E. Übung 2. Das neue Sofa. 2a. Max braucht ein neues Sofa. Lena kommt mit ins Möbelgeschäft und hilft ihm. Hören Sie den Dialog und ergänzen Sie die Lücken. Schau mal, Lena. Das schwarze Ledersofa ist doch toll. Gefällt dir das wirklich? Ich finde es zu dunkel. Und es ist auch nicht so gemütlich. Wie teuer ist es denn? 1450 Euro. Das ist zu viel. Ich möchte höchstens 500 Euro ausgeben. Hier, das weiße Sofa mit den bunten Kissen. Das ist doch schön. Lena, ich habe doch einen Hund. Da bleibt das Sofa nicht lange so schön weiß. Ach ja, daran habe ich nicht gedacht. Aber wie wär's mit dem braunen hier? Das sieht bequem aus und ist auch nicht so teuer. Es kostet 420 Euro. Ja, nicht schlecht. Warte, ich setz mich mal. Ja, da sitzt man gut. Aber ist der Stoff nicht zu dünn? Ich glaube, der Stoff ist nicht schlecht. Aber wir können ja noch weiterschauen. Möchtest du unbedingt ein Sofa oder könnten es vielleicht auch zwei gemütliche Sessel sein? Ja, das sieht sicher auch hübsch aus. Aber wenn ich Besuch bekomme, hätte ich bei einem Sofa die Möglichkeit, dass man dort auch schlafen kann. Und wenn du gleich ein Schlafsofa nimmst, dann kannst du ein richtiges gemütliches Bett daraus machen. Gute Idee. Lass uns mal nach einem Schlafsofa schauen. Hier, ich glaube, das ist so eins. Schau, auch nicht viel teurer als das andere. 490 Euro. Und du kannst es zu einem großen Bett umbauen. Und bequem ist es auch noch. Du, Lena, das nehme ich.